المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wir sind angekommen bei Kapitel Nummer 9. Und dieses Kapitel ist ein sehr wichtiges Kapitel über Hifz und Lisan. Das Hüten, das Schützen der Zunge. Denn eine Person könnte ein Wort sagen, welches Allah wohlgefällig ist, ohne dem überhaupt Wert beigemessen zu haben. Allah wird ihn daraufhin erhöhen im Paradies. Und Diane, eine Person könnte ein Wort sagen, welches Allah nicht wohlgefällig ist, ohne dem überhaupt keinen Wert beigemessen zu haben. Allah wird ihn daraufhin in der Hölle erniedrigen oder ihn stufenweise erniedrigen. Sahih al-Bukhari Nummer 6478, Musnad Imam Ahmed Nummer 8206, Muwatta Imam Malik Nummer 1849. Und wir werden inshallah 19 Punkte behandeln. Fangen wir beim ersten an. Hifz al-Lisan, wie der Titel. Brauche ich nicht die Übersetzung zu schreiben. Man muss seine Zunge hüten. Der Gesandte Allah nahm die Zunge von Mu'ath ibn Jabal und sagte, hüte dies, yani deine Zunge. Er sagte, Mu'ath ibn Jabal sagte, werden wir zur Rechenschaft gezogen für das, was wir sagen. Der Gesandte Allah sagte, möge deine Mutter dich beweinen. Leute werden in die Hölle geworfen auf ihren Gesichtern als Ergebnis ihrer Zunge. Musnad Imam Ahmed Nummer 21511. Ibn Majah Nummer 3973, Tirmidhi Nummer 2616. Sahel ibn Sa'id überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, wer immer garantieren kann, was zwischen seinen Lippen, also die Zunge und Beinen ist, ja, der Geschlechtsteil, dem garantiere ich das Paradies. Sahih al-Bukhari Nummer 6474, Musnad Imam Ahmed Nummer 22316 und Tirmidhi Nummer 2408. Zweitens, El-Kadhib, die Lüge. Der Muslim muss es vermeiden, zu lügen. Außer in drei Fällen: im Krieg, Mann und Frau und wenn er zwischen Muslime schlichten will. Allah sagt in Surah 9, Vers 119: Ja, ihr Ladina, Amen und Taqullah, Makunu, Ma'as-Sadiqin. Und ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Der Gesandte Allah sagte, gewiss, die Wahrhaftigkeit ist von Al-Birr, ja, das Gute tun. Und Al-Birr wird ins Paradies bringen. Und ein Mann sagt die Wahrheit, bis er wahrhaftig wird. Und Lüge ist Teil des Fujur, ja, dieser Sünde sozusagen. Und das Fujur wird dich zur Hölle bringen. Und jemand wird fortfahren zu lügen, bis er als Lügner aufgeschrieben wird. Hadith bei Bukhari. Surah 3, Vers 61. Wer nun mit dir darüber streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so sagt zu denen, kommt her, lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen und hierauf flehen und so und so, den Fluch Allahs über die Lügner kommen lassen. Abu Umama überlieferte es, der Gesandte Allahs sagte: Ich garantiere ein Haus in der Mitte des Paradieses. Ich garantiere ein Haus in der Mitte des Paradieses. Also ein Firdaus für denjenigen, der die Lüge unterlässt, selbst aus Spaß. Hadith in Tirmidhi. Der Hadith ist in Tirmidhi. Abdullah ibn Amr überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Die großen Sünden sind Schirk, Ungehorsam gegenüber den Eltern, Lügen und der falsche Eid. Bukhari Nummer 6675, Tirmidhi Nummer 3021. Dritter Punkt. Ich schreibe mal hin, lästern aber Wahrheit. Ja, man lästert, aber man sagt die Wahrheit. Sura 49, Vers 12. Hier warnt uns Allah, indem er sagt: Und führt nicht üble Nachrede übereinander. Ja, ne lästern im Islam, was ist das? Das ist, wenn man bei seinem Bruder etwas sagt, was ihm nicht gefällt. Das ist lästern, ja, auch wenn man die Wahrheit sagt. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Wisst ihr, was Lästern ist? Oder weißt du, was Lästern ist? Er sagte: Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er antwortete, etwas über jemand hinter seinem Rücken zu sagen, was er nicht mag. Er wurde gefragt, selbst wenn es wahr ist. Er antwortete: Wenn es wahr ist, ist es Riba. Und wenn es falsch ist, ist es Buhtan. Buhtan, dazu kommen wir noch, inshallah. Hadith Muslim, Nummer 2589, Musnad Imam Ahmed, Nummer 2160, Tirmidhi, Nummer 1934. So. Viertens. Al-Buhtan, Verleumdung. So. Sura 60, Vers 12. Und der Hadith, den ich vorhin erwähnt habe. Also der Hadith mit: Wenn es wahr ist, ist es Riba. Und wenn es falsch ist, ist es Buhtan. Der Hadith, den ich beim dritten Punkt erwähnt hatte, der in Muslim ist, Muslim Imam Ahmed und Tirmidhi. Und Surah 60, Vers 12. O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueid zu leisten, dass sie Allah nichts beigesinnen, nicht stehlen, keine Unzucht begehen, ihre Kinder nicht töten, keine Verleumdung vorbringen, die sie vor ihren eigenen Händen und Füßen ersinnen. Also sie erfinden es, ja, ne? Bibuhtan, sagt Allah, ja, Arabischen, ja, ne? Okay? Ja, eine Verleumdung, man erfindet etwas. Zum Beispiel, man sagt zu dem Muslim, diese Schwester oder dieser Bruder hat Unzucht begangen. Und er hat das gar nicht getan. Das ist Buhtan, ja. Okay? Jetzt kommen wir zu fünftens. An-Namima ist Hass. Der Hass zwischen den Muslimen verbreitet. Und das ist das Schlimmste von diesen dreien. Von Al-Riba, Buhtan und An-Namima. Ist An-Namima das Schlimmste davon. Sura 24, Vers 15. Als ihr es mit euren Zungen aufgegriffen habt und mit euren Mündern das gesagt habt, wovon ihr kein Wissen hattet und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheuerliche Sache ist. Al-Mughira ibn Shu'ba überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat euch den Ungehorsam gegenüber euren Eltern zu nehmen, das euch nicht gehört, und geben, was nicht erlaubt ist, eure Kinder zu begraben, gerne lebendig, verboten. Und verabscheut für euch das Tratschen und viel über unnötige Sachen zu fragen und euer Geld zu verschwenden. Bukhari Nummer 5975, Sahih Muslim Nummer 593 und Musnad Imam Ahmed 1781. Ibn Ayyash überliefert, dass der Gesandte Allah durch den Friedhof ging, von Medina, ja, ne? Und zwei Stimmen von Männern, die im Grab bestraft werden, hörte. Die Gesandte Allah sagte, sie werden nicht für Kabair bestraft. Aber ihre Sünden sind sehr groß. Ja, ne, Kabair, ja, ne, das waren Dinge, ja, ne, die sie hätten leicht unterlassen können. Diese Sünden. Einer von ihnen pflegte sich nicht zu schützen, ja, ne, waschen vom Urin, und der andere pflegte, Namima, zu verbreiten. Hadithen Bukhari. Ja, ne, Namima, was ist der Unterschied zwischen den anderen? Derjenige, der dieses Namima betreibt, er geht zu den Leuten und verbreitet diesen Buhtan und so weiter. Er geht zu den Leuten und verbreitet extra, ja, dieser Muslim hat Zina gemacht. Und dann geht er zu den Nächsten und sagt, ja, der hat das gemacht. Und dann geht er zum nächsten Muslim und er lügt die ganze Zeit über den Muslim und so weiter und so weiter. Sechstens. Ach ja, wir machen 19 Punkte heute schon, ne? Al-La'an. Verfluchen. Der Gesandte Allah sagte, ein Muslim flucht oder spottet nicht. Ja, eine Fluchen in dem Sinne gemeint mit beleidigen, also diese schlechten Wörter. Auf Deutsch sagt man ja Fluchen, ja, das war dieses Beleidigen. Ja. Sahih Muslim. Abdullah ibn Umar überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, ein Mu'min beleidigt nicht. At-Ta'an. Ein Mu'min flucht nicht, Al-La'an. Ein Mu'min redet nicht unverschämt, ein Mu'min ist nicht Bashi. Also jemand, der immer schwört. Musannaf ibn Abi Shayba. Siebtens. At-Ta'an, beleidigen. Der Gesandte Allah sagt, ein Mu'min beleidigt nicht oder verschmäht nicht. Ja. Musannaf ibn Abi Shayba. Achtens. Fluchen. Und diejenigen, die den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Leid zufügen für etwas, was sie nicht begangen haben, laden damit Verleumdung und offenkundige Sünde auf sich. Neuntens. Also ein Muslim verflucht nicht andere Muslime. Sepp. Ein Ein Muslim hat auch keine unverschämte Zunge. Anas überliefert, dass der Gesandte Allah weder unverschämt noch ein Sebebe war. Also jemand, der andere verflucht. Und er sagte, wenn er jemanden tadeln wollte, was ist los mit ihm? Möge Staub auf seiner Stirn sein. Das war das, was er gesagt hat. Hadith bei Bukhari. Der Gesandte Allah sagte, Aseb zu einem Muslim ist Sünde und ihn zu töten ist Kufr. Ja, Hadith bei Bukhari, eine kleine Kufr. Zehntens. Hadith Qudsi, also Al-Ajab, stolz prahlen. Stolz ist mein Obergewand und Größe mein Untergewand. Und wer immer mit mir streitig ist, wird in die Hölle eingehen. Muslim Omar 2620. Elftens. So, Etakabur, Arroganz. Ein Muslim muss sich davor hüten, arrogant zu sein. Sura 2, Vers 34. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich wie? Hochmütig, ja, arrogant und gehörte zu den Ungläubigen. Der Gesandte Allah erklärte, dass Etekebbur ist, die Wahrheit abzulehnen und die Leute der Wahrheit herabzuwürdigen. Hadith in Bukhari. Abdullah ibn Mas'ud überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Niemand, der ein Stäubchen Stolz, ja, Arroganz in sein Herz hat, wird Jannah betreten. Muslim Nummer 91 und Musnad Imam Ahmed 3779. Jetzt wisch ich die Tafeln schon. Zwölftens. So, ein Muslim tut auch nicht andere herabwürdigen. Der Gesandte Allah sagte, beneidet, jene hasset euch nicht. Hasset, jene arabisch von Neid. Provoziert euch nicht, ein Muslim ist des anderen Muslims Bruder, er unterdrückt ihn nicht, noch erniedrigt er ihn, oder lügt, oder demütigt ihn. Hadith in Muslim. Der Gesandte Allah sagte, es ist für jemanden genug von Sünde, jene an Sünde, seinen Bruder zu demütigen. Hadith von Bukhari und Muslim. 13. As-Sukhriya. Lustig machen. Ein Muslim macht sich auch nicht über einen anderen Muslim lustig. Sura 49, Vers 11. O, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten. Vierzehntens. Tanabus bil Alqab. Schlechte Spitznamen. Dass man anderen Leuten schlechte Spitznamen gibt, darf man nicht. Man darf nicht andere nach schlechten Spitznamen benennen. Wieder in der gleichen Ayah, Sura 49, Vers 11. Und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Okay. 15. El-Yamin El-Ramus. Falscher Eid. Darf man auch nicht geben. Sura 16, Vers 94. Und nehmt nicht eure Eide als Mittel des Betrugs untereinander. Der Gesandte Allah s.a.w. sagte, die gewaltigsten Sünden sind Erschirk in Allah und falscher Eid. Yani El-Yemin, El-Ramus, Ungehorsam gegenüber den Eltern. Hadith in Muslim. 16. Paulus Sur. Es war nicht falsches Schulzeugnis, sondern die andere Art von Zeugnis. Sura 22, Vers 30. Und meidet die Falschaussage. Abu Bakr überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dreimal sagte: Soll ich euch nicht über die großen Sünden informieren? Wir sagten: Ja, o Gesandter Allahs. Er sagte: Schirk in Allah. Ungehorsam gegenüber den Eltern. Der Gesandte stand auf, nachdem er lag, und fügte hinzu: Und ich warne euch vor Qawlu Zur und Shahadatu Zur. Falsches Zeugnis und falscher Zeuge. Ja, dass man ein falscher Zeuge ist. Der Gesandte Allah wiederholte das so oft, bis wir dachten, er wird damit nicht aufhören. Hadith in Bukhari. 17. Shahadatuzur. Man darf kein falscher Zeuge sein im Gerichtssaal zum Beispiel. Im islamischen Gerichtssaal. Islamische Gerichtssaal. Sura 24, Vers 4. Diejenigen, die den ehrbaren Frauen Zina, Unzucht vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die Geißelten achte ich ihm und nehmt von ihnen niemals meine Zeugenaussage an. Das sind die wahren Fremde. Sura 25, Vers 72. Und auch diejenigen, die keine Falschaussage bezeugen. Also Sura 25, was 72. Und auch diejenigen, die keine Falschaussage bezeugen. Naam. Ubadah ibn Samad erzählt, ich gab dem Gesandten die Bay'ah mit einer Gruppe und der Gesandte sagte, ich nehme euer Versprechen ab, dass ihr niemanden neben Allah anbetet, nichts stehlt, eure Kinder nicht tötet, andere nicht mit falschen Aussagen verleumdet und es verbreitet und mich in nichts Gutem entgegenzusetzen. Hadith in Bukhari. Abu Bakr überliefert, dass der Gesandte Allah dreimal sagte, soll ich euch nicht von den größten Sünden berichten? Und ich habe der Hadith schon erwähnt und so weiter und so weiter. Und da warnte er vor Shahadatul Azur. Okay. Die falschen Zeugen. 18. Ich habe das hier schon. Ja. Danach provozieren. Der Muslim provoziert nicht. Der Gesandte Allah sagte: O Gläubige, meide Zweifel. O Gläubige, meide Zweifel, denn Zweifel ist die Lüge jeder Rede und spioniert euch nicht aus und streitet und provoziert euch nicht gegenseitig. Also, der Muslim provoziert nicht einen anderen Muslim. Hadith in Bukhari und Muslim. 19. Tashahun, diskutieren oder argumentieren. Ja, nicht diese argumentieren, wo der eine seine Beweise vorlegt und der andere auch, sondern dieses Schlechte, indem man jemand diskutiert mit der Absicht, um zu debattieren. Ja, Aisha überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, die verhassteste Person bei Allah ist diejenige, die versucht, mit anderen zu argumentieren, aus keinem anderen Grund als sein Wissen zu demonstrieren und seine Argumentationsfähigkeit. In Sahih Muslim. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Tore des Paradieses sind jeden Montag und Donnerstag geöffnet und jeder Diener, der Allah nichts beigesellt, wird vergeben, außer einem Mann, der zwischen sich und seinem Bruder Shahna, also Streit haben. So wird zu den Engeln gesagt: Warte für diese beiden, bis sie sich versöhnen. Warte auf diese beiden, bis sie sich versöhnen. Hadith in Sahih Muslim. Ja, diese Art von Argumentation, die schlecht ist, man argumentiert mit seinem Bruder, einfach um zu zeigen, ich habe Ahnung von dem, was ich sage, um sich seine Argumentationsfähigkeit zu präsentieren. Damit ist nicht gemeint, jemand zeigt ihm Beweise vor. Okay? Und Allah ist am besten, Allah sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.